an diesem Tisch, vor diesem Becher, werde ich sitzen, solange es geht. Bald wird der Speckmond auch wieder scheinen und Kinder flüstern ihr Nachtgebet. Zu Heldengöttern, die ich nicht mehr kenne, und Amseln flöten dazu Melodien, die von den Handys aus Nachbargärten nach und nach nicken die Tauben ein. Die Flieger zu den Urlaubsparadiesen betonen die Stille hier und nur. Dem Musikerfreund, der mich heute besuchte, dröhnen sie aber gefährlich im Ohr. Nach vielen falschen Zerwürfnisjahren schenkte er mir sein Exemplar Horaz. Wir lagen uns lange in den Armen. Das Buch war einst im Besitz von Karl Marx. Der Lindenblüten betäubende Düfte machen mich müde jetzt irgendwann. Aber so bald werde ich nicht schlafen, weil ich das Bild nicht vergessen kann. Der Gefolterte auf der Kiste, elektroverdrahtet zum tödlichen Schlag. Die schwarze Kapuze, das grässliche Grinsen, dieser Befreier des Irak. Ja, nochmal füllen den alten Becher, einst zur Geburt des Vaters geschenkt. Er hat darin zumeist seinen Ärger, zuletzt dann seine Schmerzen erdrängt. Ich trinke daraus nur ganz selten, und gerade heute, ich weiß nicht warum. Vielleicht in diesen finsteren Zeiten bringt Facilem Pia Testa Somnum. Bringt, sagt Horaz, sanften Schlummer, der treue Krug.